Jawohl, jawohl. In deine Ohren rein. New York, New York, New York, New York, New York. In deine Ohren rein. Schmutzige Nummer, spät im Sommer. Sag goodbye, eure Wahl auf Wiedersehen. Schmutzige Nummer, spät im Sommer. Sag goodbye, eure Wahl auf Wiedersehen. Yo. Alle Männer und Frauen sind schmutzig. Sie tun immer diese Sache machen. Stellen in Wohnung, was sie schon in Batterielicht. Das ist ihnen einfach ganz egal. Das sind Gangster, ja das sind Banditen. Gar kein Mensch kann denen was verbieten. Sie sagen immer, wir waren es gar nicht. Ja, das ist ihnen einfach ganz egal. Diese Leute haben keine schmutzige Nummer. Spät im Sommer, sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Schmutzige Nummer, spät im Sommer, sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Schmutzige Nummer, spät im Sommer, sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Alle Männer und Frauen sind schmutzig. Sie tun auch Lügen, sogar mich betrügen. Ich kaufe Bademantel, doch der ist nicht 42. Doch das ist ihnen einfach ganz egal. Das sind Gangster, ja das sind Banditen. Mit falsches Geld kaufen sie große Hütten. Und trinken Kaffee und bezahlen den gar nicht. Ja, das ist ihnen einfach ganz egal. Und diese Leute haben keine. Diese Leute haben keine. Diese Leute haben keine. Diese Leute haben keine. Schmutzige Nummer, spät im Sommer. Sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Schmutzige Nummer, spät im Sommer. Sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Goodbye, au revoir, auf Wiedersehen. Schmutzige Nummer, spät im Sommer. Sag goodbye, au revoir, auf Wiedersehen.